Schlechte Gesellschaft von Maladen von Karl Spittler. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Schlechte Gesellschaft. Kam eines Mannes Seele jüngst gegangen, der Erde Licht und Leben zu empfangen. Im Tale Josaphat am Brückensteg vertrat ein Abgeschiedener ihm den Weg. »Halt ein, wohin?« Der Neuling sprach verwundert. »Wieso, warum?« »Ins währende Jahrhundert.« »Du könntest, darf ich meinen Rat empfehlen, dir eine bessere Gesellschaft wählen.« »Es ist kein Mannesmark, es ist ein Teig, mit Fäusten tapfer, an Charakter feig. Es fehlt der Mut, der im Gewissen sitzt, der freie Geist, der frisch die Wahrheit blitzt. Duckmäuser, hinter die Moral versteckt, blinzelt ein jeder pfiffig nach Respekt. Mit Anstand ist ihr Muckerherz befrackt. Heucheln, das Wort klingt schlecht, drum nennt man's Takt. Mit Öl und Andacht salben sie ihr Haupt, vor einem Gott, an welchen keiner glaubt. Prüd bis zur Zehe, bis zum Molekül, entbehren sie das erste Schamgefühl. Das Schamgefühl, den Spiegel vorzunehmen, um vor der Weltgeschichte sich zu schämen. Denn was erstritten unserer Väter taten, das haben sie verschachert und verraten. Ich würd mir's doch noch einmal überdenken und in ein redlicher Jahrhundert schwenken. Ende von Schlechte Gesellschaft. Aufgenommen von Sonja. Ende von Balladen von Karl Spittler.